Heute vor 125 Jahren wurde der Komponist, Bratscher, Dirigent und Pädagoge Paul Hindemith geboren. Sicherlich eine besonders spannende, besondere und immer wieder auch heiß diskutierte Musikerpersönlichkeit. Wir gratulieren Hindemith heute mit einer ausführlichen Porträtsendung, in der die herausragende Hindemith-Interpretin Tabea Zimmermann sowie die Hindemith-Forscherin Susanne Schall-Gotthardt ausführlich zu Wort kommen werden. Hindemiths Werk strahlt bis heute aus und hat nichts von seiner Faszination wie auch seiner Komplexität verloren. Daran ändert auch nichts, dass er immer wieder auch ein wenig bespöttelt wird, ob seiner angeblichen Langeweile in der Musik zum Beispiel. Ob Musikerinnen und Musiker, ob Publikum oder Veranstalter, Hindemith fordert alle heraus. Zugleich spiegelt sich in seinem Schaffen wie in seinem Leben das bewegte, phasenweise ja auch sehr düstere 20. Jahrhundert. Wieder. Hören Sie eine Sendung von Dagmar Pinslin. Komponieren, dirigieren, unterrichten, musizieren. Viele Begabungen vereinte Paul Hindemith in sich. Auch wenn er etwa als Bratscher eine solistische Karriere hätte machen können, blieb das Komponieren seine zentrale Berufung. Heute gilt er als einer der wichtigsten Vertreter der musikalischen Moderne im 20. Jahrhundert. Hindemith selbst sah sich vor allem als Musiker und hat sich immer wieder selbst Stücke geschrieben. So wie die Sonate für Bratsche allein, Opus 25 Nummer 1 aus dem Frühjahr 1922. Weit über 80 Mal hat Hindemith die Sonate öffentlich aufgeführt. Wir hörten den mittleren dritten Satz sehr langsam, gespielt von Tabea Zimmermann. Die Bratscherin beschäftigt sich schon lange intensiv mit dem Schaffen von Paul Hindemith. Ihre Gesamtaufnahme aller seiner Bratschenwerke auf 3 CDs aus dem Jahr 2013 gilt als Referenzeinspielung. Tabea Zimmermann begeistern die vielen Facetten von Hindemiths Musik. Das eine ist das unheimlich Gesangliche. Seine langsamen Sätze, finde ich, haben immer sehr viel vom Gestus einer schönen Bach-Arie. Nur ist das Tonmaterial eben ein anderes. Aber vom Rhythmischen, vom Pulsierenden, Ausschweifenden, dann auch oft so eine ABA-Form wie einer großen Bach-Arie. Da finde ich, sind die langsamen Sätze sind wirklich was ganz, ganz Besonderes in seiner Musik, wo man sich weit, weit wegträumen kann und ganz zur Ruhe kommt. Und dann gibt es ein oft sehr rhythmisches und witziges auch Element. Also eigentlich in jedem Werk, finde ich, gibt es rhythmische Elemente, die man erst entdecken muss, weil sie nämlich nicht mit der Taktstruktur zusammengehen. Also er schreibt ein ganzes Stück im Dreivierteltakt, aber die musikalischen Elemente sind vielleicht 5/5 lang. Und dieses, das erstmal erkennen und dann die innere Struktur hervorheben, gegen die geschriebenen Takte. Das ist etwas, was man erlernen muss, wenn man sich mit Hindemith beschäftigt. Und wenn man einmal diesen Zugang gefunden hat, dann sieht man diese Formeln oder kleinen Formelemente ganz schnell. Das Wiederholen eines 5/4-Elements zum Beispiel ist etwas, was ganz, ganz oft wiederkommt und wo er oft Steigerungselemente damit verbindet, aber auch rhythmischen Witz unterbringt. Also eine rhythmische Genauigkeit, was Kantiges, das gibt's manchmal. Hat oft eine ganz, ganz starke energetische Kraft, die sich aus diesen rhythmischen Elementen vermittelt. Tabea Zimmermann hat im Alter von 3 Jahren mit Bratschespielen angefangen. An der Musikschule ihrer Heimatstadt Lahr im Schwarzwald lernte sie dadurch bereits als Vorschulkind Musik aus Paul Hindemiths Repertorium für Militärorchester Minimax kennen. Das ist so eine Parodie, da gab es dann auch die Zeitungshüte dazu, das sind so extra falsche Harmonien und so. Da haben uns die Lehrer wahrscheinlich versucht, darüber mit einigem Humor auch an das Werk von Hindemith heranzuführen. Zum Schlüsselwerk für ihre Auseinandersetzung mit Hindemiths Musik wurde schließlich die Sonate für Bratsche allein, Opus 25 Nummer 1. Als 13-jährige Jungstudentin hat sie sich das Werk erarbeitet. Bei meinem damals neuen Lehrer an der Freiburger Musikhochschule, Ulrich Koch, er war auch ein großer Hindemith-Fan und hatte alle seine Studenten natürlich an das Werk von Hindemith herangeführt. Und diese große Solosonate habe ich damals bei gleich mehreren Veranstaltungen spielen dürfen und habe dann eine sehr persönliche Verbindung zu dem Stück irgendwie gleich aufgebaut. Das ist eins der Werke von Hindemith, die mich wirklich durch die ganze Karriere begleitet haben. Es ist eine sehr vielseitige Solosonate. Man kennt besonders die Überschrift des 4. Satzes, wo Hindemith mit einigem Humor, finde ich, auch geschrieben hat: Wild, rasendes Zeitmaß, Tonschönheit ist Nebensache. Das ist der 4. Satz aus dieser 5-sätzigen Solosonate. Aber es gibt eben auch ganz andere Momente dort, ganz Gesangliches, Verträumtes. Es gibt Wildes, Rhythmisches, also wirklich sehr viel, viel farbiges Werk. Thank you. rasendes Zeitmaß, Wild, Tonschönheit ist Nebensache. Viertel gleich 600 bis 640. So ausführlich und zumindest mit Blick auf die Metronomangabe wohl nicht ganz ernst gemeint, so hat Paul Hindemith den vierten Satz aus seiner Sonate für Bratsche allein, Opus 25 Nummer 1, bezeichnet. Es spielte Tabea Zimmermann. Die Musikerin gehört zu den herausragenden Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit. Gerade in diesem Jahr hat sie den Ernst von Siemens Musikpreis erhalten. Er wird oft bezeichnet als Nobelpreis für Musik. Als einen Grund für die Vergabe nannte die Jury die Tatsache, dass Tabea Zimmermann ihr Instrument Bratsche aus dem Aschenbrödel-Dasein befreit habe. Komponisten wie Wolfgang Riem und Jörg Ligeti haben ihr Werke gewidmet. Dabei spielte auch die Musik von Paul Hindemith eine Rolle. Nach Ansicht von Tabea Zimmermann sei das ein Beleg dafür, dass Hindemiths reiches Schaffen für Bratsche und natürlich nicht nur das ausgestrahlt hat und weiter ausstrahlt. Das eine Stück, das ganz bestimmt viel ausgelöst hat, ist dieser vierte Satz aus der Solosonate Opus 25.1. Also dieser kurze Moment, diese anderthalb Minuten oder zwei Minuten rasantes Wiederholen einer leeren C-Seite im Fortissimo mit gelegentlichen Schlägen auf anderen Doppelgriffen oben. Das ist ein kurzes Statement von Hindemith, was ganz bestimmt viele Komponisten auch beeindruckt hat. Mir fällt jetzt Ligeti ein, der, als er mir die Solosonate komponiert hat, nachdem er drei Sätze hatte, kam er zu mir und sagte, ich habe eine Idee für ein Scherzo, aber ich kann es nicht schreiben, der Hindemith hat es schon komponiert. Und der meinte nämlich genau diesen vierten Satz. Und das ist natürlich schon sehr witzig, weil man bei Ligeti eigentlich nicht als erste Adresse an Hindemith gedacht hätte, als eine Inspiration. Ich habe dann erst später verstanden, dass diese Momente, wo sowohl Hindemith als auch dann später eben Ligeti eine Verbindung schaffen zwischen einem mechanischen Element und dem Menschen, der etwas spielt. Also bei Ligeti sind es die Etüden zum Beispiel im Klavier, die er nach den Studies for Player Piano von Nancarrow komponiert hat, wo also jemand eine mechanische Musik erzeugt hat und Ligeti dann etwas Ähnliches für einen echten Spieler geschrieben hat. Oder sein Continuum fürs Cembalo, was mit einer Note beginnt. Und ganz, ganz, ganz, ganz schnelle Tonwiederholungen und dann solche Patterns in anderen Stimmen. Das ist wirklich sehr verwandt mit diesem Gestus, den Hindemith in diesem einen schnellen Solosatz für die Bratsche schreibt, wo es eine maschinelle Art des Musizierens ist, aber trotzdem von einem Menschen ausgefüllt. Wer sich Hindemiths Musik annähern möchte, dem empfiehlt Tabea Zimmermann die Sonate für Bratsche und Klavier, Opus 11, Nummer 4. Der Anfang dieser Bratschensonate ist eingängig, fast zum Mitsummen. Also beim Thema durchaus, aber später, wenn er quer durch den Quintenzirkel die Harmonien, die rasendes Wechseltempo, wie er da springt. Ich finde die 11 Nummer 4 eine großartige Sonate und finde das auch ein Meisterwerk, wie man über die Sätze hinweg eine fortlaufende Geschichte erzählen kann mit großer Spannung. Also der zweite Satz hat zum Beispiel ein sehr gesangliches Thema, auf das dann variiert wird. Nur die Variationen sind zunächst erstmal wie im klassischen Variationensatz, hört man, wann eine Variation endet und wann die nächste beginnt. Aber dann komponiert er das durch, in den dritten Satz hindurch. Und man hört eigentlich nicht mehr, dass man immer noch Variationen über den langsamen Satz spielt. Die sind aber immer noch gut versteckt. Und es hat eine unheimliche Schlusswirkung und eine Stringenz und ein rasantes harmonisches Wechselspiel. Also da denke ich immer, die Pianisten, die das mit uns Bratsche spielen, die haben so viel zu üben an diesem Stück, bis man das sicher und in der Perfektion liefern kann, diese schnellen, vollen Akkorde, das ist wirklich ganz besonders. Wer Paul Hindemith für sich wieder oder neu entdecken möchte, hat Opus 11 Nummer 4 das Zeug zur Einstiegsdroge? Tabea Zimmermann bejaht, wenn auch schmunzelnd. Okay, Solosonaten für Bratschen, das ist schon auch ein gewisses Nischenrepertoire. Aber diese Sonate Opus 11 Nummer 4, ich glaube, die spricht wirklich jeden an. Und man kommt zumindest am Anfang erstmal überhaupt nicht drauf, dass das Hindemith sein könnte. Ich finde den Einfluss von Debussy auch ziemlich stark. Er spielt damit so Ganzton rein, auch von den die Vorzeichen, die ja, gewisse Akkordfolgen und auch eine Stimmung am ersten Satz, wo man denkt, wow, das soll Hindemith sein, das glaubt einem ja keiner. Thank you. Die Sonate für Bratsche und Klavier, Opus 11, Nummer 4 von Paul Hindemith aus dem Jahr 1919. Es musizierten Tabea Zimmermann, Bratsche und Thomas Hoppe am Klavier. NDR Kultur, die Sendung Welt der Musik, mit einer Gratulation zum heutigen 125. Geburtstag von Paul Hindemith. Am 16. November 1895 in Hanau geboren, wächst Hindemith in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater Rudolf Hindemith, ein einfacher Anstreicher und begeisterter Zitherspieler, bestimmt früh für Paul Hindemith und seinen Bruder den Musikerberuf. In Briefen ist der väterliche Ehrgeiz und Hang zum Drill dokumentiert. Paul Hindemiths Musikertum entfaltete sich allen Zwängen zum Trotz, erzählt Susanne Schaal-Gotthard, die Direktorin des Hindemith-Instituts in Frankfurt am Main. Auf der einen Seite gibt es natürlich diese biografische Konnotation, der strenge Vater, der ihn da gedrillt hat. Und das ist nicht zu krass ausgesprochen, glaube ich, dieses Wort. Und dann kommt natürlich auch eine Veranlagung dazu. Also man kann dann einen ganz guten Vergleich ziehen zu seinem jüngeren Bruder, der ja mindestens genauso begabt als Musiker gewesen ist wie Paul, der Rudolf Hindemith, der ja ein sehr, sehr guter Cellist gewesen ist, der aber eben von seinem Charakter her ein ganz anderer Typ gewesen ist. Und das weiß man ja auch selber, wenn man mehrere Kinder hat, weiß man, die haben denselben Elternanteil und trotzdem sind sie ganz unterschiedliche Wesen. Und bei Paul Hindemith ist es eben doch wahrscheinlich so, dass so eine Diszipliniertheit die Vorherrschaft hatte in seinem Charakter, die ihn eben dazu auch befähigt hat, auf diese Art und Weise diese Kindheit zu verarbeiten oder sich da herauszuentwickeln und eben aber eben mit dieser Disziplin auch weiterzumachen. Dem Bruder ist das nicht so gut gelungen. Der war eher so ein Hans Dampf in allen Gassen und kam damit eher seinem Vater nach als eben der Mutter. Es ist auch interessant, dass die Physiognomie auch dem sozusagen entspricht. Also der Rudolf Hindemith sieht doch deutlich eher aus als sein Vater und Paul eher ein bisschen wie seine Mutter. Also das ist ganz interessant zu sehen. Mit 13 geht Paul Hindemith als Geigenstudent ans Frankfurter Konservatorium. Ein Stipendium macht es möglich. Mit 17 beginnt er seine Kompositionsstudien, zunächst bei Arnold Mendelssohn, einem entfernten Verwandten von Felix Mendelssohn. Einschneidende Erfahrungen bringt der Erste Weltkrieg mit sich. Hindemiths Vater fällt in Flandern. Er selbst muss als Regimentsmusiker 1918 ins Elsass und nach Flandern. Hindemith spielt die große Trommel in der Militärkapelle und er wirkt mit in einem aus Soldaten bestehenden Streichquartett. Der junge Musiker erlebt die Schrecken des Krieges. In sein Tagebuch notiert er: Ein entsetzlicher Anblick. Blut, durchlöcherte Körper, Hirn, ein abgerissener Pferdekopf, zersplitterte Knochen. Furchtbar. Im Krieg komponiert Paul Hindemith weiter, etwa das Lied »Nebelwehen« in Erinnerung an seinen gefallenen Freund Karl Köhler. Ich Nebelwehen, das Lied von Paul Hindemith aus seinem Zyklus Melancholie Opus 13, interpretierten Christiane Oelze und Mitglieder aus dem Ensemble Villa Musica. Geprägt von den Kriegserfahrungen, wandelt sich Hindemiths Einstellung 1918 zur Kunst allgemein und zur Musik im Besonderen. Später schildert er, dass er von Claude Debussys Tod erfahren habe, als er mit Kollegen den zweiten Satz aus dessen Streichquartett gespielt hatte. Wir fühlten aber hier zum ersten Mal, dass Musik mehr ist als Stil, Technik und Ausdruck persönlichen Gefühls. Musik griff hier über politische Grenzen, über nationalen Hass und über die Gräuel des Krieges hinweg. Bei keiner anderen Gelegenheit ist es mir je mit gleicher Deutlichkeit klar geworden, in welcher Richtung sich die Musik zu entwickeln habe. So entwickelt Paul Hindemith seine Musikphilosophie, ganz im Geist der neuen Sachlichkeit. Die Idee einer Gebrauchsmusik prägt sein Denken und sein Komponieren. Hindemith hat sich ja schon sehr früh, eigentlich schon Anfang der 20er Jahre, darüber Gedanken gemacht, welche Funktion der Musik in der Gesellschaft zukommen soll eigentlich. Und hat auf dieser Basis auch versucht, sein eigenes Komponieren einzuordnen, will ich mal sagen. Nach diesen wilden Zeiten der ganz frühen Anfangszeit, also ich spreche jetzt von diesem regelrecht emblematischen Stück für diese Phase, der Kammermusik Nummer 1, an der am Ende dann eine Sirene erklingt und ein Foxtrott durchgehechelt wird, als Zitat aus der Unterhaltungsmusik. Hat er sich dann doch auch relativ bald eben überlegt, naja, welche Funktion soll die Musik übernehmen? Und da eben den Bezug zum Publikum, zum Zuhörer als das wesentliche Kriterium entwickelt. Die Musik muss verständlich sein, sie muss klar genug sein, damit man sie gut hören kann. Und sie muss eine gewisse Affinität zum Zuhörenden entwickeln. Aus dieser Haltung heraus hat sich sein Komponierstil, also seine Satztechnik auch verändert, indem er zum Beispiel eben nicht mehr so wild komponiert hat. Auch die atonalen Elemente, will ich es mal sagen, die in diesem ganz frühen Werk doch durchaus zu finden sind, wieder etwas zurückgedrängt, weil er sagte, diese zu atonale Musik, um es mal so zu formulieren, die kommt beim Hörer nicht richtig an, das kann der nicht richtig gut verstehen und deshalb ist da so eine Hemmschwelle da. Er hat seine Satztechnik vereinfacht, verklart, die Klangstrukturen so geschärft, damit man also wirklich die Partitur auch durchhörbarer machen konnte. Und dieser Prozess, der hat eigentlich schon zu Mitte der 20er Jahre eingesetzt. Ein Beispiel für Musik, die zu einem bestimmten Zweck entstanden ist, das ist die Kammermusik Nummer 7 für Orgel und Kammerorchester. Paul Hindemith hat sie ganz gezielt für das Radiopublikum geschrieben, als Auftragswerk der Südwestdeutschen Rundfunk AG. Am 8. Januar 1928 galt es, die neue Orgel im Frankfurter Sendesaal einzuweihen. Für den Rundfunk war es damals eine Zeit des Experimentierens. Störungsfrei Orgelmusik zu übertragen, war eine Herausforderung. Dies wissend, stellt Hinde mit dem Orgelklang bewusst 8 Holz- und 3 Blechbläser gegenüber. Er verzichtet auf hohe Streicher und verstärkt mit den Celli und Kontrabässen die tiefen Bläser. Die Orgel selbst setzt er eher dezent ein. Nicht zu schnell. Der erste Satz aus der Kammermusik Nummer 7, Opus 46 Nummer 2 für Orgel und Kammerorchester. Es spielte der Organist Christian Schmidt gemeinsam mit Mitgliedern der Kronberg Academy Soloists und des Schleswig-Holstein Festival Orchestra. Die Leitung hatte Christoph Eschenbach. NDR Kultur, die Sendung Welt der Musik. Wir widmen uns Paul Hindemith, dessen Geburtstag sich heute zum 125. Mal jährt. Der Komponist Paul Hindemith ist natürlich untrennbar mit den vielen anderen musikalischen Aufgaben verbunden, die er übernommen hat. Angefangen mit seiner frühen Tätigkeit als Konzertmeister im Opernorchester Frankfurt, über seine Auftritte als Solobratscher und Kammermusiker bis hin zu seiner späten Karriere als Dirigent. Und immer wieder hat Hindemith unterrichtet an Musikhochschulen und Universitäten, ebenso wie an der Volkshochschule in Berlin-Neukölln. Das alles gehörte zu seinem Selbstverständnis, sagt Susanne Schaal-Gotthardt, die Direktorin des Hindemith-Instituts in Frankfurt am Main. Ich glaube, er hat sich im Laufe seines Lebens immer weiter darüber klar werden können, dass er nicht alles das einzeln ist, sondern dass er Teil hat an einem musikalischen Kosmos, den er wirklich als Kosmos verstanden hat. Er hat irgendwann mal gesagt, ja, Mann, ich habe alles Mögliche gemacht, aber am Ende bin ich einfach nur Musiker. I'm a musician, hat er gesagt in der amerikanischen Zeitung. I'm a musician. Und das trifft es, glaube ich. Er hat das als einen gesamten Kosmos verstanden, in dem er ganz verschiedene Bereiche eben auch bearbeiten kann oder seine Ideen, seine Gedanken, seine Vorzüge, seine Talente auch einbringen kann in diesem musikalischen Kosmos. Und deshalb ist er, glaube ich, wirklich zufrieden mit dem, wenn man von ihm sagen würde, ich bin ein Musiker gewesen. Paul Hindemith war ein begeisterter Kammermusiker. Noch keine 20 Jahre alt wird er 1914 Mitglied des Rebner-Quartetts. 1922 gründet er mit dem Amar-Quartett ein eigenes Ensemble, das auffällt durch seine vielfältigen und flexibel besetzten Konzertprogramme. Zum Amar-Quartett gehörten neben Paul Hindemith an der Bratsche auch sein Bruder Rudolf Hindemith am Violoncello und der Geiger Walter Kaspar. Die drei Musiker hören wir jetzt in einer historischen Aufnahme von Hindemiths Trio Opus 34 Nummer 1, erster Satz. Thank you. den Musiker Paul Hindemith ziehen mit Erstarken des NS-Regimes schwierige Zeiten herauf. Nicht nur, weil er zu Beginn der 1920er Jahre als Bürgerschreck galt, später dann als wichtiger Vertreter der deutschen Avantgarde. Schikanen und Demütigungen nehmen in den 1930er Jahren zu. Hindemith wird diffamiert als, Zitat, atonaler Geräuschemacher. Er versucht auch durch theoretische Überlegungen klar aufzutreten, berichtet Hindemith-Forscherin Susanne Schaal-Gotthardt. Da hat er dann begonnen, eben auch theoretisch sich mit diesen ganzen Fragen auseinanderzusetzen, hat versucht, ein natürliches, wie immer auch er sich das vorstellte, ein natürliches Fundament der Tonalität herauszukristallisieren, herauszuarbeiten. Er hat dann in seiner Unterweisung im Tonsatz eben diese Verwandtschaftsbeziehungen zwischen einzelnen Tönen und Intervallen und so versucht darzulegen und hat dann auch versucht, diese Erkenntnisse, die er dort auf theoretischem Weg gewonnen hat, umzusetzen in seinen Werken. Eine der herausragenden Arbeiten der 1930er Jahre wird die Oper Matthes der Maler. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wendet sich Paul Hindemith diesem Stoff zu. Seine Werke verschwinden währenddessen zunehmend aus dem deutschen Musikleben. Den Beginn der Nazizeit hat Hindemith natürlich so wie viele andere auch, wie die allermeisten, die jetzt nicht unbedingt Mitläufer gewesen sind, eigentlich erst mal entspannt gesehen, dachte, naja, das wird sich alles einrenken. Ja, also in ein paar Monaten wird die Aufregung vorbei sein und dann wird das schon wieder sich also normalisieren, die Situation. Er hat da aber unterschätzt, dass natürlich die NS-Politik das gesamte Leben umfasste und nicht nur Politik war und eben auch das Kulturleben umfasste. Und in dem Moment, in dem eben die Nazis an die Macht kamen, waren erzreaktionäre Haltungen gegenüber der Musik, die es ja auch schon in den 1920er Jahren gab, waren dann eben Staatsdoktrin. Und das hat er, glaube ich, am Anfang durchaus unterschätzt. Seine Auseinandersetzung mit diesem ganzen Problemfeld, was mache ich als Künstler in so einem diktatorischen System, die hat er ja in seiner Oper Matthes der Maler gewissermaßen dann kompositorisch und auch, wenn man so will, philosophisch auf den Punkt gebracht. Also in dieser Oper geht es ja eben auch um den Künstler, den mittelalterlichen Künstler Matthes Grünewald, den Schöpfer des Isenheimer Altars, der also in die Zeitläufte der Bauernkriege verstrickt ist und der vor die Frage gestellt wird, ist das, was du hier machst, eigentlich genug? Einfach hier nur Künstler sein oder musst du dich politisch betätigen? Musst du dich positionieren? Musst du dich gegenüber deinem Dienstherrn loyal zeigen oder musst du die geknechteten und unterdrückten Bauern, musst du denen beistehen? Dieses Dilemma, in dem ein Künstler eben stehen kann, das hat Hindemith in dieser Oper thematisiert. Und natürlich sind da autobiografische Züge unübersehbar. Also genau die Frage, vor der stand Herr Hindemith eben dann 1935 auch. Oh, Was mir an Ehre ward, was mich bedrängte, was ich liebte. Mattes Schlussgesang aus der Oper Mattes der Maler von Paul Hindemith. Es sang Roland Herrmann, Gerd Albrecht leitete das Kölner Rundfunksinfonieorchester. Sie hören NDR Kultur mit der Sendung Welt der Musik. Es steht Paul Hindemith im Mittelpunkt anlässlich seines 125. Geburtstags heute. Die Uraufführung der Oper Mattes der Maler findet 1934 nicht wie geplant statt, weil das NS-Regime sie verbietet. Im Schweizer Exil erlebt Hindemith 1938 schließlich die Mattes-Uraufführung. 1934 ist auch das Jahr, in dem sich der Dirigent Wilhelm Furtwängler in einem Zeitungsartikel für seinen Musikerfreund einsetzt. Titel: Der Fall Hindemith. All dies belastet Hindemith sehr. In seinem eigenen Schaffen, also was das betrifft, sind schon auch Spuren dieser Verunsicherung, dieser Verletzung des Selbstwertgefühls auch zu erkennen. Also beispielsweise eine berühmte Sache ist der Schwanendreher, dieses Konzert für Bratsche und Kammerorchester, das 1935 entstanden ist und das Zitate von alten Volksliedern aufnimmt. Jetzt könnte man sagen, naja, prima, da hat man ja einen prima Beweis dafür, dass Hindemith sich dem Deutschen so angebiedert hätte und so. Dazu muss man dann aber wissen, dass es erstens mal gar keine geläufigen Volkslieder gewesen sind, also die kannte eigentlich keiner. Und wenn man sich dann die Texte dieser Volkslieder anschaut, also Hindemith hat ja natürlich nicht die Texte vertont, sondern nur die Melodien dieser Lieder genommen. Wenn man sich aber die Texte anguckt, dann stellt man fest, die handeln von Einsamkeit, von Trauer, die handeln von Personen, die aus einer Gesellschaft die Ausgestoßenen sind. Die handeln von Abschied, von Schmerzen und so weiter. Also da kann man erkennen, dass das eben durchaus was mit Hindemith gemacht hat, wie man heute so schön sagt, diese Ausgrenzung aus dem künstlerischen Leben durch diese rigide Politik der Nazis. Die Bratscherin Tabea Zimmermann befragt die Lieder und ihre Texte jedes Mal wieder, wenn sie das Schwanendreher-Konzert spielt. Wo ist der rote Faden zu entdecken, die verschlüsselte Aussage des Werks? Anfang Oktober durfte ich es hier in Berlin bei den Berliner Philharmonikern spielen. Und da habe ich auch noch mal diese Texte und die Lieder und alles durchgeschaut und versucht, einen Anhaltspunkt dafür zu finden, ob das meine Interpretation jetzt noch mal ändert. Aber ich muss Ihnen sagen, ich sehe das eher als eine versteckte Nachricht von Hindemith. Ich kann das in der Musik selber nicht hören, dass er auf Abschied ist. Ich habe eher das Gefühl, dass er sich selber Mut zuspricht mit der Musik, dass er Dinge verschlüsselt. Er war nicht jemand, der sein persönliches Gefühl nach außen getragen hat. Also weder im Erzählen über sich selber oder im Beschreiben noch in der Musik, sondern er hat eigentlich eher versucht, eine absolute Musik zu komponieren. Es ist sogar eher so, dass es ihm sehr befremdlich war, wie viele der Kollegen, sowohl Komponisten als auch Interpreten, das persönliche Gefühl immer so in den Vordergrund gestellt haben. Er hat darüber auch einen interessanten Vortrag geschrieben in dem Buch Der Komponist in seiner Welt. Da wird es auch über die Emotion beim Spielen oder der emotionale Gehalt der Werke. Da lässt er sich ziemlich drüber aus und stellt die ganz wichtige Frage, über wessen Gefühle sprechen wir eigentlich? Sprechen wir über die Gefühle des Komponisten beim Komponieren, des Interpreten beim Spielen oder des Hörers beim Hören? Und das sind schon mal ganz verschiedene Zustände, die man da adressieren könnte. Insofern sehe ich eigentlich Hindemiths Werk eher als ein oft verschlüsseltes, dass das Persönliche eher verdeckt. Thank you. Der Schwanendreher. Konzert nach alten Volksliedern für Bratsche und kleines Orchester. Tabea Zimmermann spielte mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin den ersten Satz. Am Pult Hans Graf. Die Uraufführung vom Schwanendreher-Konzert spielt Paul Hindemith selbst am 14. November 1935 in Amsterdam. Willem Mengelberg leitet damals das Konzertgebauorchester Amsterdam. In Deutschland wäre diese Uraufführung nur schwer möglich gewesen. Hindemith hat ein Auftrittsverbot. Soweit ist die Ausgrenzung durch das NS-Regime zu diesem Zeitpunkt schon fortgeschritten. Hindemith verlagert seine Auftritte ins europäische Ausland. 1938 emigriert er mit seiner Frau zunächst in die Schweiz, 1940 dann in die USA. Weil 1938 die Macher der berüchtigten Ausstellung Entartete Musik explizit auf seine jüdische Frau hingewiesen haben. Diese Jahre sind eine sehr harte Zeit für ihn, so Hindemith-Forscherin Susanne Schaal-Gotthardt. Hindemith war 1935 40 Jahre alt, als er diese Lebenserfahrung machen musste, dass plötzlich er in seinem eigenen Land nicht mehr anerkannt war, dass er praktisch nichts wert gegolten hat. Das muss man sich mal klar machen. Also auf der Höhe einer Karriere mit 40 Jahren so eine Erfahrung zu machen, dass die Spuren in dem Leben hinterlässt, das kann eigentlich gar nicht anders sein. Und vielleicht ist auch diese etwas verhärtete Haltung Hindemiths in den 50er Jahren, als er dann wieder zurückkam und in Europa gesehen hat, jetzt geht hier der Zug ja in eine andere Richtung. Es gab ja kein demokratisches oder keine Vielfalt im Musikleben, also im zeitgenössischen Musikleben, sondern das Ganze wurde ja doch auch sehr dogmatisch von den Verfechtern der damaligen zeitgenössischen Avantgarde vertreten, dass da zunehmend weniger Platz für ihn ist. Also er sah sozusagen sich mit 40 vor die Tür gesetzt und sah sich das mit Mitte 50 nochmal. Und dass da eine gewisse Verbitterung aufkommt, das kann ich menschlich nur nachvollziehen. Also das leuchtet mir unmittelbar ein. Erst 1953 kehrt Paul Hindemith endgültig nach Europa zurück. Er lebt mit seiner Frau Gertrud Hindemith dann in der Schweiz. 1951 hat er an der Universität Zürich den Lehrstuhl für Musikwissenschaft übernommen. Parallel unterrichtet er auch noch an der Yale University in New Haven, wo er seit 1940 eine Stelle innehat. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernimmt Paul Hindemith zudem viele Dirigieraufträge. Er schreibt große Orchesterwerke, die er auch selbst aufführt. So 1957 in München am Prinzregententheater die Uraufführung seiner Oper »Die Harmonie der Welt«. Im Rundfunkinterview spricht er über die schon rund 2 Monate andauernde Probenarbeit mit dem Orchester der Bayerischen Staatsoper. Ein Orchester hat immer einige Last, bis die Noten mal bekannt sind. Es war gänzlich neu natürlich, aber wir sind sehr gut vorangekommen. Das Orchester hat sich sehr gut reingefunden. Sie reagieren wundervoll, das ist wirklich, und es macht ihnen auch sehr viel Spaß. In der Oper Die Harmonie der Welt geht es um das Leben und Wirken des Mathematikers und Astronomen Johannes Kepler. Der Gelehrte hat aus den Planetenbewegungen Tonverhältnisse berechnet, die als vielstimmige Harmonie einer Weltensymphonie gleichkommen. Mit der Idee fing ich schon an, kurz nachdem ich den Mathis gemacht hatte, das ist also schon über 20 Jahre. Ich war dann 15 Jahre in Amerika, da lag das etwas still, so habe ich mich nicht mehr darum gekümmert. Es gehört natürlich auch dazu, dass man mit Theatern in Berührung ist, wieder in drüben. In Amerika war man das nicht. Und jetzt, seit ich wieder in Europa bin, habe ich wieder mehr mich dran begeben. Und in den letzten 2 Jahren ist das halt sehr reif geworden und konnte geschrieben werden. Schon vor der Oper, nämlich 1951, hat Paul Hindemith eine 3-sätzige Sinfonie mit gleichem Namen komponiert. Die Titel der 3 Sätze beziehen sich auf die mittelalterliche Vorstellung von Musik als Musica Instrumentalis, Instrumentalmusik, Musica Humana, also eine leiblich-seelische Musik, und Musica Mundana, eine kosmologische Musik. Wir hören den mittleren Satz, Musica Humana, aus der Sinfonie Die Harmonie der Welt von Paul Hindemith. Herbert Blomstedt dirigiert das Gewandhausorchester Leipzig. Thank you. Der zweite Satz aus der Symphonie »Die Harmonie der Welt« von Paul Hindemith, hier in der Sendung »Welt der Musik« auf NDR Kultur. Wir gratulieren dem Komponisten heute zu seinem 125. Geburtstag. Gestorben ist Hindemith am 28. Dezember 1963 in Frankfurt am Main. So betrachtet man seine Werke ab den 1950er Jahren als sein Spätwerk, wobei der Komponist immer weiter über seine Musikphilosophie, über seine Auffassung von Musik und Fragen der Tonalität nachgedacht hat, bemerkt Susanne Schaal-Gotthardt, die Direktorin des Hindemith-Instituts in Frankfurt am Main. Wo dann am Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er, also zu seinem Lebensende hin, doch auch durchaus wieder eine Aufweichung auch im Blick auf die Tonalität oder auf die Frage, welche Rolle spielt jetzt beispielsweise die Atonalität, also Zwölfton komponieren oder so etwas für sein Schaffen. Das ist ein bisschen aufgeweicht, will ich jetzt mal sagen. Ende der 50er Jahre hat er dann auch den Begriff der totalen Tonalität entworfen oder gefunden, mit der er meinte, dass eben der Kosmos des Musikuniversums, wenn man es so sagen möchte, in diesem Kosmos der Tonalität gibt es ganz unterschiedliche Bereiche. Und einer davon ist auch die Atonalität. Und es bleibt dem Komponisten überlassen zu entscheiden, ob er diesem Teil dieser Gesamttonalität eben jetzt ein Werk widmet oder nicht. Also da hat er das so allumfassend betrachtet, als wie in einem Kosmos, in einem tonalen Kosmos. Anfänge dieser neuen klingenden Kosmologie von Hindemith seien etwa in der Pittsburgh Symphony aus dem Jahr 1958 zu hören, so Schaal-Gotthardt. In diesem Werk scheint Musik von einem der Hauptvertreter der Zwölftonkomposition auf. Da zitiert Hindemith ja auch aus einem Werk von Anton Webern. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also in einem Satz wird Anton Weberns Symphonie Opus 21 zitiert, der Beginn davon, und so geschickt in Hindemiths Komponieren eingebaut, dass man das eigentlich gar nicht hört. Ja? Aber man hat es herausgefunden, ein Musikwissenschaftler hat das vor vielen Jahrzehnten schon herausgefunden. Und das ist natürlich ein interessantes Detail für diese Öffnung von Hindemith in Richtung auf diese Musik, der er als Komponist selbst durchaus distanziert gegenübergestanden hat. Thank you. Ostinato, der letzte Satz von Paul Hindemiths Pittsburgh Symphony, interpretiert von der Dresdner Philharmonie unter Leitung von Herbert Kegel. NDR Kultur, die Sendung Welt der Musik. Heute jährt sich zum 125. Mal der Geburtstag von Paul Hindemith. In seinem Leben spiegeln sich die Wirrnisse, Abgründe und Bruchstellen des 20. Jahrhunderts wider. Zweimal sah er sich in seiner deutschen Heimat in Frage gestellt. An seinem Platz in der Musikgeschichte rüttelt das nicht, betont Hindemith-Forscherin Susanne Schaal-Gotthardt. Ich glaube, er hat seinen eigenen Platz und einen gewichtigen Platz in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts in jedem Fall. Und ich denke, mittlerweile würden sogar diejenigen, die das vor 40 Jahren noch geleugnet haben, nicht mehr abstreiten. Er hat keine Schüler in dem Sinn. Also es gibt zwar einige Komponisten, die sich als seine Schüler bezeichnen, also Harald Genzmer zum Beispiel, aber er gehörte nicht zu den Leuten, die so eine Schule ausbilden wollten. Das ist ihm nicht gelungen. Ich weiß es nicht, ob es ihm nicht gelungen ist oder ob er es vielleicht auch gar nicht wollte. Das kann man tatsächlich nicht so gut entscheiden. Paul Hindemiths Werk ist breit, vielfältig und umfasst zahlreiche Bühnen- und Orchesterwerke, Solokonzerte und Kammermusik, Klavierstücke und Lieder, außerdem zahlreiche musikpädagogisch motivierte Sammlungen. Das Hindemith-Institut in Frankfurt am Main erstellt die historisch-kritische Gesamtausgabe. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Schott-Verlag hat Institutsdirektorin Susanne Schaal-Gotthardt einen guten Überblick, welche Werke regelmäßig zur Aufführung kommen bzw. wie präsent sein Schaffen im Musikleben ist. Auf der einen Seite finde ich tatsächlich, dass Hindemith mehr gespielt werden könnte. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sehen, dass die Konkurrenz von anderen Komponisten ja nicht kleiner wird, auch gerade was die zeitgenössische Musik betrifft. Und insofern finde ich, ist er eigentlich auch ganz gut vertreten insgesamt gesehen. Aber natürlich kann man immer sagen, man möchte noch gerne mehr hören. Es gibt so einen Kanon von Werken, die wirklich relativ häufig aufgeführt werden. Dazu gehört natürlich die Symphonie Matthis der Maler, die 1934 entstanden ist und wirklich eines der beliebtesten Orchesterwerke geworden ist aus dem 20. Jahrhundert, die wirklich häufig gespielt wird. Die symphonischen Metamorphosen, das ist ein Stück, das in der Zeit in den USA entstanden ist, Anfang der 1940er Jahre. Auch das wird sehr oft gespielt. Ich glaube, davon gibt es auch die meisten Einspielungen von Hindemiths Werken. Susanne Schaal-Gotthardt erwähnt noch zwei der beliebtesten Opern Hindemiths, Cardillac und Matthis der Maler. Als vielseitig einsetzbar und reizvoll erweisen sich seine bunt besetzten konzertanten Kammermusiken, die auch gerade jetzt in Corona-Zeiten eigentlich dankbare Stücke sind, weil sie für ein kleineres Ensemble besetzt sind und da auch dieser Reduzierung von Orchestermitgliedern etwas Rechnung tragen können. Der erste Satz aus der Kammermusik Nummer 2, ein Konzert für obligates Klavier und 12 Soloinstrumente von Paul Hindemith. Der Pianist Christopher Park spielte mit Mitgliedern der Kronberg Academy Soloists und des Schleswig-Holstein Festival Orchestra. Es dirigierte Christoph Eschenbach. Ein Ausschnitt aus einer ganz frischen Aufnahme, erschienen in diesem Jahr beim Label Ondine, zupackend und lebendig musiziert. Die Einspielung von Hindemiths Kammermusiken unter Eschenbachs Leitung lohnt und reißt mit. So wie hier junge Musikerinnen und Musiker Kompositionen von Paul Hindemith interpretieren, könnte man meinen, dieser Komponist sei durch und durch Kernrepertoire. Die Bratscherin Tabea Zimmermann kann dies nicht bestätigen. Es gäbe zwar immer wieder Hindemith-Festivals und Schwerpunkte, die eine gute bis begeisterte Resonanz erfahren, aber dann vergeht gewisse Zeit und man macht an anderer Stelle ein ähnliches Projekt, aber es bleiben irgendwie Inseln. Ich kann nicht von einer Entwicklung sprechen, dass jetzt flächendeckend ein Bedarf nach der Musik von Paul Hindemith ausgerufen würde. Aber ich bleibe sowohl als Interpretin als auch als Lehrerin dran, seine Musik immer wieder zu spielen und zu thematisieren und daran zu arbeiten und ihn aber auch in den Kontext zu stellen. Weil ich finde, es ist auch, wäre auch nicht richtig, wenn man sagt, wir spielen jetzt nur noch Hindemith oder machen ein Festival nur mit seiner Musik. Denn er selber hat sich doch als fortführende Kraft der großen Klassik auch gesehen. Ich glaube, dass er nur in ganz wenigen Werken der Freche und der Widerborstige und der Neutöner war. Nur in ganz wenigen Werken hat er in Donaueschingen 1923 was ganz Neues eingebracht mit seinen Kompositionen. Aber eigentlich ist er ein ganz klassischer Komponist. Ich finde die Linie Bach, Beethoven, Brahms, Hindemith hat für mich eine ganz, ganz starke Stringenz in den kompositorischen Mitteln, im Material und im Respekt für das Werk des Vorhergehenden in dieser Reihe. Dass das Werk von Paul Hindemith nicht mit größerer Selbstverständlichkeit betrachtet, eingeordnet und aufgeführt wird, daran habe nach wie vor die Verächtlichmachung durch das NS-Regime großen Anteil, meint Tabea Zimmermann. Ich glaube, es ist etwas an dem Namen Hindemith, wo etwas dran kleben geblieben ist, eine Art der Diffamierung. Ich kann es nicht anders sagen, als dass die Vorwürfe, die ihm die Nazis gemacht haben, an ihm haften geblieben sind. Und ich finde das so ungerecht und schwierig, dass man mit einem Namen Attribute verbindet, die gar nicht in seiner Musik zu finden sind, sondern die man ihm irgendwann angeheftet hat. Und jeder Veranstalter und jeder Künstler, der sich mit Hindemith beschäftigt, muss gewissermaßen gegen etwas anspielen, was da so ganz diffus in der Luft ist. Und das ist eben schwierig und es ist für viele Veranstalter schwierig, Hindemith zu programmieren. Wenn es dann erstmal auf dem Programm steht und wenn es gut gespielt wird, dann, glaube ich, ist es kein Vorbehalt der Musik gegenüber, sondern eben nur ein ungerechter Vorbehalt in einer falschen Vorerwartung. Um Hindemiths komplexe Musik aufzuführen, brauche es oft eine kluge Sortierarbeit beim Proben. Tabea Zimmermann erinnert sich, wie sie mit ihrem Accanto-Quartett das 5. Streichquartett geprobt hat. Das 5. Quartett haben wir gespielt mit viel Freude, die aber auch erst beim Arbeiten entstanden ist. Also das war zum Beispiel so eine Situation, da gibt es einen letzten Satz mit vielen Variationen. Das war so undurchsichtig zum Teil. So viel Material von Hindemith vorgegeben, wo man einfach sortieren muss und wo man selber sich einen roten Faden fürs Ohr basteln muss, wo man sagen muss, das muss leiser, das darf mehr. Und jetzt verstehen wir erst, was wir eigentlich hören wollen. Er übernotiert eigentlich. Also er gibt so viel Material zeitgleich raus, dass man unbedingt eine Hierarchie der Stimmen herstellen muss, damit man nicht überfordert ist. Das Ohr kann nicht alle Stimmen gleichermaßen nachverfolgen. Das Ohr braucht eine gewisse Hierarchie der Stimmen, wo man sagt, das ist meine Melodiestimme und das ist jetzt die erst die Nebenstimme und dann kommt vielleicht die harmonisch stützende Mittelstimme und dann kommt noch der Bass. Und je nachdem, wie das in den Instrumenten verteilt ist, muss man das aber auch dynamisch eben ein bisschen eine Tiefenwirkung erzeugen. Und so, dass nicht alle gleich laut spielen, sonst wird es unverständlich. Das ist vielleicht der einzige Punkt, an dem ich sagen kann, ich bin Hindemiths Werk ja nicht kritisch gegenüber, aber ich kann verstehen, warum es manchmal nicht gut klingt. Wenn man beim Üben und beim Arbeiten an diesem dynamischen Prozess nicht genügend Eigenes mit einbringt. Denn er schreibt immer jedem, den er wichtig findet, schreibt er einfach ein Forte rein. Und wenn dann alle Forte haben, dann versteht man nichts mehr von außen. Ein Lied aus den Serenaden Opus 35 von Paul Hindemith. Eine Kantate, die der Komponist seiner Ehefrau Gertrud zur Hochzeit schenkte. Sie sang auch die Uraufführung. Hier hörten Sie Christiane Oeltze, den Bratscher Rainer Moog und den Oboisten Ingo Goritzky. Heute jährt sich der 125. Geburtstag von Paul Hindemith. Dem runden Jubiläum entsprechend hatte etwa das Frankfurter Hindemith-Institut in diesem Jahr Veranstaltungen geplant, die jetzt alle angesichts der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Auch Tabea Zimmermann hatte einige Konzerte mit Werken Hindemiths im Terminkalender. Manches hat geklappt, einiges nicht, manches steht noch aus. Die Bratscherin versucht konstruktiv mit der Ausnahmesituation umzugehen. Da sie die bereits erschienenen Bände der Hindemith-Gesamtausgabe zu Hause stehen hat, taucht sie gern in den Partituren ab und erweitert ihren ohnehin schon großen Hindemith-Horizont noch weiter. Habe ich tatsächlich kürzlich so gemacht. Ich habe mir mal die ganzen Klavierlieder rausgenommen. Ich habe mir auch Klavier-Solowerke rausgenommen und bei den Quartetten habe ich mehrfach einzelne Werke oder einzelne Sätze mal durchgesehen und die schönen Texte in der Gesamtausgabe darüber gelesen und werde jetzt nach unserem Gespräch vielleicht noch mal in den nächsten Wochen, kommt ja noch mal Zeit, mir noch mal die 7 Streichquartette vorknöpfen und da selber auch noch mal genauer reinschauen. Paul Hindemiths Werk kennenzulernen bedeutet immer weiter in einen großen Werkkosmos einzutauchen. Und da ist so viel lebendige Musik zu entdecken und auch eine Künstlerpersönlichkeit. Tabea Zimmermann hätte Hindemith gern getroffen. Ich glaube, persönlich wäre ich ihm gerne begegnet, weil ich seinen Humor und seine Bescheidenheit beides ganz, ganz tolle Eigenschaften finde. Thank you. Der zweite Satz aus der Sonate für Bratsche und Klavier aus dem Jahr 1939 von Paul Hindemith. Es spielten Tabea Zimmermann und Thomas Hoppe. Ja, das war die Welt der Musik von Dagmar Penzlin zum 125. Geburtstag von Paul Hindemith. Heute, genau vor 125 Jahren, ist er zur Welt gekommen.